Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende Arztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, alles in Ordnung. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen, dann direkt Ihren aktuellen Beschwerden übergehen. Wie Ja. heißen Sie? Mein Name ist Mark. Mark. Mark, ja. Okay, das Mark Kleinweber. Kleinweber. Ja. Ja, okay, Kleinweber. Herr Kleinweber, könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Mark ist wie Mark, Mark, Okay. Klein Weber, Klein Weber. Okay, Kleinweber. Ja, ich verstehe. Wie alt sind Sie, Herr Kleinweber? Ich bin ungefähr 39. 39. Ja. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Ja. 1. September 1985. 85. Okay. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 1,78 Meter Alter groß. 78. Okay. Und wie viel wiegen Sie? Ja, ich bin 4 oder 75. Ja. 75. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Gutierrez. Herr Gutierrez. Ja, Gutierrez, ja. Mit Doppel-R. Mit Doppel-R. Okay. Gutierrez. Mit I oder Epsilon? Guti I R S Okay, ja. Doppel-L R S. Okay, ich verstehe, alles klar. Vielen Dank für diese Informationen und was für Sie heute sonst? Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Kleinweber? Ja, Frau Doktor, ich fühle mich total schlapp. Ja, Ja, okay. richtig bin ich schlapp seit ein paar Tagen, vielleicht seit 4 Tagen. 4 Tage. Und ich hab auch immer wieder Fieber. Fieber. Ja, mal total hoch, dann geht weg, dann plötzlich kommt wieder. Plötzlich komm wieder. Ja, ich habe immer Fieber, manchmal geht weg, manchmal kommt zurück. Das verstehe ich nicht. Ich habe Katerschmerzen. Alle Muskeln habe Schmerzen und auch Haben Sie habe Muskelschmerzen? Kopfschmerzen, okay. Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Ich fühle mich total schlapp, Frau Doktor. Ich bitte um Sie Hilfe. Ja, natürlich. Wir werden Sie schnell helfen. Wir werden Ihnen schnell helfen. Herr Kleinweber, bitte machen Sie sich keine Sorgen. Und diese beş Als ich Grip habe, aber das ist ganz ja, anders, nicht Grip, aber wie ich Grippe habe, ich habe im alle Gelenken und Muskeln, Kopf, ja, ich fühle mich total schlapp. Okay, treten diese Beschwerden oder haben diese Beschwerden plötzlich aufgetreten oder denken Sie, es eine bestimmte Auslöser gibt? Nein, ich habe alle gleich gemacht. Ich weiß nicht, ob ein Auslöser gibt. Okay, aber Ja, diese Beschwerden plötzlich aufgetreten. plötzlich, vor 4 Tagen plötzlich aufgetreten. Ja, richtig. Gibt es etwas, diese Beschwerden verschlechtert oder verlindert? Ja, ich nehme manchmal Paracetamol. Das hilft mir, aber nicht ganz genau helfen, sondern ein bisschen hilft mir, dann werde ich ähnliche Beschwerden. Okay, welche Wie oft haben Sie Ich Paracetamol? habe dreimal oder viermal, drei oder viermal Paracetamol eingenommen. Einmal ein Gramm habe ich eingenommen, dreimal 500 Milligramm eingenommen, aber ja, hilft genau nicht. Einmal 5 Milligramm, einmal. 500 Milligramm, Aha, fünf. einmal 1 Gramm, 1000 Ein Milligramm. Gramm. Ja, Ja. okay. Ja, ich verstehe. Haben Sie Ihre Körpertemperatur gemessen? Sie haben Ja, heute Morgen mein Körpertemperatur war 39,4 heute nein, Morgen. heute Habe Morgen. ich kalt geduscht, dann ein bisschen lindert, aber wieder erhöht. Okay. Haben Sie andere Begleitsymptome, zum Beispiel Nausea, Übelkeit oder Erbrechen? Ja, habe ich Übelkeit und gestern habe ich einmal erbrochen. Wie sah das Erbrochene aus? Ja, es war gestern Abend nach dem Abendessen und Inhalt war Abendessen. Okay, Essenrest. Okay, Essenrest. Ja, Essreste. Aber ich habe kaum Appetit, Frau Doktor. Ich möchte seit 3 Tagen möchte nicht essen. Gestern Abend hatte ich Suppe gegessen und nach dem Abendessen habe ich erbrochen. Okay. Na, okay. Ja, das ist nicht das ist eine unangenehme unangenehmen Ja, unangenehm habe ich nicht ähnliche Beschwerden bevor gehabt. Erfolg Es gehabt. war erstmal, deswegen habe ich Angst. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, ins Krankenhaus zu kommen. Und wir werden alle notwendige Untersuchung und Therapie machen. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Ich verstehe Okay. Sie. Okay, schlafen Sie gut auch? Ja, seit 2 Tagen kann ich nicht schlafen, Frau Doktor. Okay. Vielleicht wegen Müdigkeit oder Fieber. Ich weiß nicht, aber ich schlafe 2 Stunden, dann wache ich auf, dann schlafe ich 1 Stunde, wache ich auf. Ja, das ist immer wieder wie wiederkehrend. Ich kann nicht gut schlafen. Okay, haben Sie Verdauungsprobleme, zum Beispiel Sodbrennen, Sauerausstoß oder? Habe kein Sodbrennen, aber mein Darmgeruch erhöht und habe ich Durchfall 3 Mal pro Tag. Seit 3 Tagen habe ich Durchfall auch und habe ich auch Bauchschmerzen. Möchte ich nichts essen. Ich fühle mich schlapp, erschöpft. Okay, wie sah Ihre Durchfall aus? Wasserig, ich kann sagen. Wasserig. Ja. Haben Sie eine unangenehmen Geruch bemerkt oder haben Sie Ja. Blut im Stuhl bemerkt? Ja, Geruch ist nicht unangenehm wie Stuhl, aber ja, Blut habe ich auch nichts bemerkt. Okay, ja, es freut mich. Und haben Sie auch Wasserlassenprobleme? Ja, das ist verlindert, ich kann sagen. Ich möchte nicht essen, ich auch kann nicht gut trinken, deswegen ich lasse Wasser weniger als bevor. Ja, okay. Haben Sie auch ein Taubheitsgefühl oder Kribbeln beim Bein oder Finger? Nein, nein, habe Nein. ich nicht, Frau Doktor. Okay. Sie haben gesagt, haben Sie, Sie haben gesagt, Sie Kopfschmerzen haben. Wie Ja. stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? 1 ist sehr leichte und 10 ist sehr starke Schmerzen. Ja, vielleicht jetzt oder? Ja. Ja. Vielleicht sechs, nicht sehr schlimm, aber ich habe immer Kopfschmerzen seit 3 oder 4 Tagen. Ich habe immer Kopfschmerzen auch. Okay. Haben Sie. Vielleicht wegen Schlaflosigkeit. Ich weiß nicht. Ich fühle mich müde. Müde. Gibt es in Ihrer Übung jemanden mit ähnlichen Beschwerden? Nein, nein, habe ich nicht bemerkt. Okay. Ist bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, ich habe vergessen, Frau Doktor, gestern Abend habe ich gezittert. Gesittern, Mit ja. Zittern aufgewacht und Ja, okay. ja, ich habe geschwitzt, wie ich geduscht habe. Geschwitzt, ja, okay. Haben Sie Nachschweiß? Ja, ich habe Nachtschweiß. Ja, okay. Und in letzter Zeit haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zugenommen? Ich habe nicht bemerkt, aber vielleicht seit 4 Tagen, ja, vermutlich habe ich abgenommen. Okay. Haben Sie Stuhlfrost auch? Sind da. Ja, ich habe einmal Stuhlfrost auch gehabt, gestern Abend. Okay. Gesittert habe ich. Ja, ich verstehe. Okay. Ist bei Ihnen, sind bei Ihnen irgendwelche chronische Erkrankungen bekannt? Ja, ich leide unter Asthma, bronchiale, seit Kindesalter. Okay. Herr Kleinweber, haben Sie eine Druckgefühl im Bauch bemerkt? Eine Schwellung, eine testbare Schwellung im Ja, ober Bauch. Bauch, ich fühle Blähungen, ja, ich fühle, ja, das ist wie dick. Ich weiß nicht, ob, ja, Druckgefühl habe ich, ober Bauch habe ich auch Schmerzen und ja, Druckgefühl habe ich, aber Druckgefühl, ich, aber besonders im linken Seite oder rechten Seite haben Sie ja, eine ganz ober Bauch fühle ich, ganz ober ganz ober Bauch fühle ich Bauch. Schwellungen. Okay, oder ist Ihnen eine Gelbsucht Nein, habe ich nicht bemerkt. aufgefallen? Nicht Habe gefallen. ich nicht bemerkt. Okay. Und Sie haben Asthma bronchiale und noch etwas? Nein, habe ich nur Asthma bronchiale und manchmal nutze ich zwei verschiedene Spray. Spray, okay. Und Wissen Sie den Namen? Der nein, Name? ich weiß nicht. Und manchmal nehme ich eine Tablette, wenn ich Asthma Bronchialanfall habe. Bei Bedarf nutze ich. Okay. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als ich im Gymnasium war, hatte ich einen Unfall gehabt. Und wegen Unterarmbruchen wurde ich operiert. Ich habe Platten. Okay, ungefähr 14 Ja, Jahre. ungefähr ja, vor 20 Jahren, ich kann sagen. Okay. Noch etwas? Ja, nur Aber ja. okay. Sind Sie Raucher, Herr Kleinweber? Ja, ich rauche gerne. Okay. Wie oft rauchen Sie und wie viel rauchen Sie? Ja, seit 15 Jahren rauche ich ungefähr 10 Zigaretten pro Tag. Zehn Zigaretten. Ja. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Manchmal, manchmal trinke ich Wein, manchmal Bier mit meinen Freunden. Am Wochenende. Ab am Wochenende, manchmal in der Woche. Zweimal oder pro Wahl? Ja, Zweimal. ein bis zweimal, ein bis zweimal. Ein Glas Wein und ein Flasch Bier. Oder ein Flasche Bier, ja. Okay, hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Das ist eine routinemäßige Frage. Einmal habe ich probiert, als ich jugendlich, als Jugend? ich jung war. Was probiert? Was haben Sie probiert? Frau Doktor, nur etwas, ich habe geraucht und ich hatte dann Schwindel, dann es war und ich habe erbrochen nach dem, heißt ja Marihuana oder ja, einen Joint Joint. habe ich geraucht, ja. Okay. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich spiele gerne Fußball. Zweimal pro Woche. Okay. Haben Sie Allergie oder Allergien? Allergien oder Unverträglichkeit? Sind Sie Nein, nein, ich habe keine Allergie, aber ich kann nicht Milch trinken. Milch trinken? Wenn ich trinke, habe ich Bauchschmerzen. Bauchschmerz und Blähungen, meinen Sie? Und Durchfall, ja. Unfall. Okay, sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich denke schon. Was machen Sie beruflich? Ja, ich bin Bauingenieur in Bauingenieur. Gambia. In Gambia. Ja, ich habe ja diese Woche zu Besuch gekommen, meine Familie zu besuchen. Ich bin diese Woche gekommen, zurückgekommen nach Okay, Deutschland. Sie leben in Gambia. Ja, ich lebe in Gambia. Gambia. Ich wohne in einem Container. Ich bin Bauingenieur. Wir haben eine Baustelle in der Wald. Ich wohne in einem Container. Okay, ich verstehe. Herr Kleinweber. Haben Sie Prophylaxie gemacht? Was Prophylaxe, Frau Doktor? Was bedeutet Prophylaxe? Ich weiß nicht. Prophylaxie. Nehmen Sie einige Tabletten oder haben Sie geimpft über tropikale Erkrankungen, zum Beispiel Malaria oder Gelbfieber, Ja, Gambia? vor 2 Jahren bin ich nach Gambia gegangen und derzeit hatte ich ja eine Tablette eingenommen, aber nur Jetzt haben Sie vor 2 Jahren. keine Medikamente genommen. Jetzt nehme ich kein Medikament, ja. Ja, okay, verstehe. Sind Sie verheiratet oder Nein, ich bin geschieden. geschieden? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn, einen Sohn. Mein Sohn lebt mit meiner Ex-Frau. Okay. Ja, Herr Kleinweber, ich verstehe. Haben Sie diese Beschwerden in Gambia gehabt? Nein, nein, ich komme nach Deutschland vor einer Woche. Aber mein Beschwerden beginnt vor 4 Tagen. Gibt es keine Verbindung, denke ich. Ist das gefährlich oder? Sie haben Angst. Ich sehe Ihr Gesicht. Ist das gefährlich, Frau Doktor, oder? Nein, Was habe ich? ja, ich denke, Sie haben, ja, ich habe gehört, Sie haben eine Reiseanamnese. Deshalb ich möchte fragen diese, ich möchte fragen diese Stelle. Ja, machen Sie bitte keine Sorgen. Aber ich muss alle Wahlen denken. Deshalb ich habe diese Fragen gestellt. Okay. Ich habe keine weiteren Fragen. Herr Kleinweber, möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Nein, Frau Doktor, ich denke, ich bedanke mich. Vielen Dank. Herr Kleinweber, bitte bleiben Sie in diesem Raum und ich werde gleich zu Ihnen kommen. Okay, Frau Doktor. Untersuchung durchführen. Okay. Okay, Frau Doktor. Vielen Dank. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Natürlich, bitte. Ja. Der Patient heißt Mark Kleinweber. Kleinweber ist 39 Jahre alt, 1,78 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. 1,78 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Herr Kleinweber stellte sich heute bei uns wegen seit 4 Tagen bestehender zunehmender Fieber, Myalgie, Sefalgie und Polyarthralgie vor. Und der Patient klagte über auch Fatigue dreimal pro Tag, wasserig Durchfall, Abdominalschmerzen, Schüttelfrost, Hyperhidrose, Sitten. Die Frage nach vorherige Beschwerden wurden verneint. Der Patient hat ihre Körpertemperatur zu Hause 39,4 Grad gemessen. Und die Einnahme dreimal Paracetamol. Welche Charakter hat das Fieber? Ja, okay. Fieber ist schubweisig. Ja, Fieber ist schubweisig. Manchmal weg sind ist manchmal weg ist. Nein, die Fieber ist die Fieber steigt manchmal und niedrigt oder Sinkt, können wir sagen. sinkt manchmal. Ja, das ist schubweisig. Die Fieber ist schubweisig. Welche Fachbegriff können wir benutzen hier? Ich bin mir nicht sicher, aber Onduler, ist das richtig? Wellen vor mich, oder? Ondula, ja, manchmal, ich Ich bin nicht bin mir nicht sicher. Ja, okay. sicher. Okay. Okay, machen Sie weiter mit. In der vegetativen Anamnese ist unauffällig, bis auf schmerzbedingte Inappetenz und Insomnie. Die Patientin hat 19. Der Patient Der oder die Patient, Patient? nein, Okay. der Patient hat Nausea und einmal Emesis mit Essreste. Ja. Der Patient gab an, er lebt in Gambia. Eigentlich und vor einer Woche in Deutschland gekommen. Und er hat keine Prophylaxie. Er hat keine Prophylaxie. Oder er hat keine Prophylaxie angenommen, bevor Reise oder jetzt. An vor Erkrankungen leidet er an Asthma Bronchiale seit der Kindheit. Wie ist die vegetative Anamnese? Vegetative Anamnese war unauffällig bis auf Inappetenz, schmerzbedingte oder beschwerdebedingte Inappetenz und Insomnie. Ja. Und er nimmt bei Bedarf zwei Spray und ein Medikamente, aber der Name und die Dosierung dieses Medikamentes geklärt werden, sollten geklärt werden. Er raucht seit 15 Jahren 10 Zigaretten pro Tag und er trinkt gelegentlich ein Glas Wein oder eine Flasche Bier am Wochenende. Und Drogenkonsum wurden verneint oder der Patient hat in Jugendzeit einmal Joint geraucht. Er treibt zweimal pro Woche Footballspiele oder er spielt zweimal Provohe, Fußball. In der vegetativen Anamnese wurde angegeben, dass ihr Vater vor 5 Jahren eine Bronchialkarzinom verstorben oder? Nein, verstorben. Ja. Verstorben ist und er und seine Vater und seine Mutter leidet an Diabetes mellitus Typ 2 und er hat eine Schwester und sie leidet an Niereninsuffizienz. Der Patient wurde aufgrund einer Unterarmfraktur vor 20 Jahren operiert. Eine Operation durchgeführt. Er ist Bauingenieur und er arbeitet als Bauingenieur. Er ist geschieden und hat einen gesunden Sohn. Er hat Milchunverträglichkeit mit Symptomen, Abdominalschmerzen und Diarrhoea. Er ist vollständig geimpft. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Malaria hin. Und als Differentialdiagnosen kommen Gastroenteritis oder Hepatitis und Meningitis in Betracht. Wie welche Symptome und Befunde sprechen für eine Malaria? Die Symptome wie Vorgeschichte, schubweisige Fieber, und Müdigkeit, Durchfall sprechen für eine Malaria. Und zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden. So als würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Fieber, Hepatosplenomegalie, Nackensteifigkeit, Hautveränderung wie zum Beispiel Ikterus, Exanthem oder Rötung und trockene Schleimhaut vorhanden sind. Und ich messe die Fieber, Bluthochdruck und Herzfrequenz. Dann bei der Laboruntersuchung würde ich großes Blutbild, SRP, BSG, Leber- und Nierenwerte, Elektrolyte und Hepatitis Serologie bestimmen lassen. Meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, würde ich eine Malaria-Schnelltest, Antigentest im Blut veranlassen. Auch ich würde eine mikrobiologische Untersuchung durchführen lassen, um die Plasmodium zu sehen und gegebenenfalls ein PSA kann machen. Und ich würde eine Abdomensonografie durchführen, um die Hepatosplenomegalie festzustellen und die andere Möglichkeiten auszuschließen. Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich die folgende Therapie vor. So als würde ich den Patienten stationär aufnehmen, um die weitere Untersuchungen durchführen und die Behandlung zu optimieren. Ich würde einen Zugang legen ich würde einen venösen Zugang legen und Analgetika und Antipyretika verabreichen. Gegen Malaria würde ich eine medikamentöse Therapie beginnen. Ja. Welche Therapie meinen Sie? Ja, ich habe eigentlich habe ich nicht mehr Informationen über Malaria-Behandlung, Malaria-Therapie, aber wie können Kinolokon benutzen oder Ikanasen, Artemether, Lumefantrin, ja. Okay. Eine medikamentöse Therapie beginnen. Und welches Konzil würden Sie Ja, anfordern? das ist eine gute Frage. Für diesen Patienten, ich würde Konzil da inter dahiliye bakıyorum, bilmiyorum ki. Ya, inner medisin, İnfeksiyon. infeksiyologi. İnfeksiyoloji var mı işte? Yok galiba Ich onlarda. glaube ya, oder? Ya. Okey, ama malaria ist eine meldpflichtige Erkrankung. Deshalb muss malaria dem Gesundheit ab, melden werden. Das ist sehr wichtig. Und ich empfehle, und ich habe die Patienten gesagt, sie muss in Untersuchungsraum bleiben. Deshalb die Patienten warten mir im Untersuchungsraum. Okay, und was würden Sie empfehlen dem Patienten nach der Behandlung? Ja, der Patient lebt in Gambia, deshalb und Gambia ist eine endemische Bereich für Malaria und die anderen tropikale Erkrankungen. Deshalb sollten der Patienten eine Prophylaxie machen. Und empfehle den seiner Medikamente, sein Medikamente regelmäßig zu nehmen. Einzunehmen. Einzunehmen. Ja, okay. Und Patientenschulung ist sehr wichtig, ja, bei diesem Patienten. Ja. Genau. Und Sie haben gesagt, dass Cool. Sie eine Abdominalsonographie durchführen. Könnte Sie bitte Abdominalsonographie aufklären? Natürlich. Abdominalsonografie ist eine non-invasive, schmerzlose und strahlungsfreie Untersuchung. Mit der Hilfe Sonografie oder Abdomensonografie können wir die inneren Organe beurteilen. Alle inneren, zum Beispiel Pankreas, Nieren oder Leber, alle. Und wir können mit Hilfe Abdomensonografie Entzündungen, Steine, Tümören oder Flüssigkeitsansammlung beurteilen. Vor dieser Untersuchung sollte die Patienten keine Vorbereitung machen. Diese Untersuchung dauert circa 20 oder 30 Minuten und nach der Untersuchung kann Patient seine Alltag ganz normal fortsetzen. Und wir machen diese Untersuchung oder wir durchführen diese Untersuchung solche. Wir tragen ein Gel auf den Haut und bewegen die Ultraschallkap über die Haut, um die Organe sichtbar machen. Und die Ultraschallwellen zeigen uns die inneren Strukturen, inneren Strukturen Auf einem Monitor, auf einem ja. Monitor, ja. Genau. Gut. Okay. Ich habe ein paar Fragen. Ja, bitteschön. Was CT. ist PCR? PCA, Ah, ja. ja. PSR, PSR, sie hat gesagt, ja. ja. PCR, okay. PSR ist eine. Nein, nein, Sie sagen falsch gesagt. C. Ja. Aber Sie haben gesagt S. S, S. ja. Ich habe falsch gesagt. Ja. Also Jedenfalls. auch für CAP, ja? Sie haben Ja. gesagt SAP. SRP, was ist SRP? Nein, CRP. Ja, ich habe gesagt S. Ja, Entschuldigung, Ja. CRP. Und können Sie so uns Dichtroph Blutausstrich aufklären? Ja, ich kann. Das ist eine mikroskopische Untersuchung. Wir nehmen eine Tropfen, eine dünne Tropfen. eine dünne Tropfen im Blut, ja. Und Oder Bluttropfen. Bluttropfen, ja, das ist eine dünne Bluttropfen. Und wie aussieht diese Tropfen? Und wie mit Gemsa boyamak değil, melden, nein, malen, malen. Malen. Ja, wie malen diese Bluttropfen mit einem spezielle malen Farbe oder Farbe, ya spezielle farbmaterial. ya Farf materyal. farbmaterial ya malen dann plazmodium kan sichtbar. Dann wie können diese Erreger unter Mikroskop sehen? Was ist Unterschied Dicktropf Bulutausstrich und Dünntropf Bulutausstrich für Plasmodium, für Malaria? Ja, das ist Menge ist Unterschied. Die Blutausschüttrit, ja, Blutausschüttrit ist eine dünne Präparate und wir sehen wenige Plasmodium in Blutausschüttrit. Nein. Nein. Biri kalın, biri ince yani mavi ya. Değil mi? Was ist Unterschied? Wir können mit Hilfe Diktrof Bulutausstrich Ja. Malaria diagnostizieren und wir können mit Hilfe Dünntropf Bulutausstrich Plasmodium type diagnostizieren. Ja, Tipe, ja. Ja, Sie haben direkt. Okay. Also können wir sagen, Klassifikation. Vielleicht. Ich bin ja nicht sicher, aber, oder? Klassifikation, ja, aber die typische zu bestätigen, sollen wir eine Dünntropfen Untersuchung machen, nur um die Plasmodium zu bestätigen, können wir Blutausstrich machen. Nein. Şey, ben sorduğumda da diktrof sordum, düntrof diye anlattın. Diktrofum su kalın diye mi sordunuz abi? Evet, Ya, diktrof sordum, sen düntrof anlattın. Bu şeylerle de dediğim gibi diktrof yaptığın zaman plazmodyum, daha doğrusu malaria tanısı koymuş oluyorsun. Tiplendirme için, falciformudur diğer alt tiplerini şey yapmak için de ince yayma yapıyorsun. ya tam tersi değil mi? Yok. Değil. O zaman hepten yanlış anlattım. Tamam. Yani enfeksiyon hastalıklarında bize klasik öğrettikleri kalın yayma ile tanı konur diye hep. Kalın yaymayla, yani doğru Kalın olur. yaymayla malaria tanısı koyuyorsun, yani sıtma tanısı koyuyorsun. İnce yayma yaptığın zaman da tipini Tamam, doğrudur abi. Şimdi bir şey desem yalan olur. belirliyorsun. Böyle bir farkı var şeyin, bu yaymanın. Ve kıl bir şey yani, ben söylemesi bile zorlanıyorum. Diktrof bulut ausstrich. Ausstrich, Evet. ya. Bir de burada önemli olan şey, kişinin gittiği yerle ilgili olarak da tedavi belirle. Wir haben heute einen neuen Patienten. Es handelt sich um Mark Klein Weber. Ich möchte den Fall Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Herr Klein Weber ist 39 Jahre alt und 1,78 Meter groß und 75 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich heute bei uns wegen seit 5 Tagen bestehender Sephalgie, Asthenie, Myalgie, Polyarthralgie und Pyrexie vor. die Symptome sind plötzlich aufgetreten. Die fünfmalige Aufnahme von Paracetamol 1000 Milligramm hat wenige helfen gebracht. Verbesserung gebracht. Entschuldigung. Wenige Verbesserung gebracht. Er habe ähnliche Probleme nicht gehabt. Der Patient war letzte Woche in Kombia. Die Fragen nach gegen Malaria-Impfung wurde verneint. Im Umfeld oder unter den Angehörigen den Patienten im Umfeld oder unter den Angehörigen des Patienten gibt es keine Personen mit ähnlichen Beschwerden. Die Symptome würden mit Flatulenz, Tremor, Diarrhoe, Nausea, Emesis und Schüttelfrost einhergehen. Der Praxis hat als 39,5 Grad gemessen. Die vegetative Anamnese die vegetative Anamnese sind folgende bekannt: Schmerzbedingte oder symptombedingte Inappetenz und Insomnie, Hyperhidrosis. Ja. Vor Erkrankungen nannte er seit Kindesalter bestehende Asthma und dagegen nimmt er eine Spray und bei Bedarf eine Tablet ein. Aber der Name, die Dosierung und die Wirkstoff sollten geklärt werden. Der Patient als Jugendlich hatte einen Unfall und deswegen bei der Patientin eine Operation durchgeführt. Der Patient wurde mit Platten behandelt. Mit Platten behandelt. Die Frage nach Allergie wurde verneint, aber er hat eine Unverträglichkeit gegen Milch, die äußert sich mit Diarrhoe und Blähungen und Bauchschmerzen. Er ist Raucher. Sie rauche seit 15 Jahren 10 Zigaretten täglich. Sie trinke manchmal Wein und Bier. Sie hat zweimal Druck probiert. Im Besuch der Familienanamnese teilt er mit, dass Vater vor 3 Jahren an Bronchialkarzinom gestorben ist. Die Mutter hat Typ 2 Diabetes mellitus. Seine Schwester hat Niereninsuffizienz. Sie treibt regelmäßig Football-Spielen und arbeitet als Bauingenieur. Er ist geschieden und hat einen Sohn. Der Patient dafür typische Symptome ausweist. Der Patient hat Fieber, Tremor, Myalgie, Polyarthralgie. Außerdem hat Patient eine besondere Reiseanamnese. Sie lebt in Kombia und Entschuldigung, er war letzte Woche in Kombia. Das ist sehr besondere Anamnestik Geschichte. Das spricht für Malaria. Als Differentialdiagnose kommen auch Gastroenteritis, Hepatitis in Betracht. Um meine Verdachtdiagnose zu bestätigen, würde zunächst den Patienten Vitalparameter überwachen, dann würde ich eine körperliche Untersuchung bei der körperlichen Untersuchung achte ich darauf, ob Hautverfärbungen, Lymphknoten, Schwellungen in andere Körperschwellungen aus vorliegen. Außerdem auskultiere ich Lunge und Herz und palpiere und perkutiere ich Abdomen. Bei der Abdomenuntersuchung achte ich darauf, ob Abwehrspannung, Druckschmerzen, Loslassschmerzen vorliegen. Danach wurde neben körperliche Untersuchung Laboruntersuchungen sinnvoll, um umfassende Diagnosen zu gewährleisten. Dabei wurde ich Großblutbild, CRP, Gerinnungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolyte bestimmen lassen. Außerdem würde ich Sonografie des Abdomen durchführen, um mögliche Abdomenpathologie auszuschließen. Gegebenenfalls würde ich ein CT des Schädels durchführen, um mögliche Hirnpathologie oder Ödeme auszuschließen. Besonders ist für Patienten, dass eine Dichtrop Blutausstrich machen. Das ist eine spezielle Untersuchung für der Patient. Für der Patient. Wenn sollte sich meine Verdachtdiagnose bestätigen, würde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Erste würde ich einen Venözugang legen und Flüssigkeit, Antipyretika, Analgesika verabreichen. Dann würde ich eine Intermedizine und Infektionisch Konsil anordnen, um meine Therapie zu optimieren. ja, wenn sie dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich den geplante Untersuchung fortsetzen, Herr Oberarzt. Ja, Herr Kollegen, ich habe eine Frage. Ja. Wie können Sie eine Meningitis ausschließen? Ja, der Patient leidet an Kopfschmerzen und Prexi. Wenn ich Meningitis abzuschließen, werde ich erste CD-Destatel-Schadel durchführen. Aber wenn es keine anfällig ist, würde ich den Patienten Lumbalpunktion durchführen, Herr Eberhardt. Können Sie so uns Lumbalpunktion aufklären? Ja, ich würde Ihnen Lumbalpunktion aufklären. Lumbalpunktion ist eine spezielle Untersuchung mit der Hirn und Wirbelsäule oder nicht Wirbelsäule, Lendenwirbelsäule. Lendenwirbelsäule verteilen können. Diese Untersuchung hilft uns Erkrankungen wie Meningitis, Enzephalitis oder andere Probleme zu erkennen. Die Untersuchung wird im Seitenlage durchgeführt. Vor der Untersuchung wird Einstichstelle desinfektisiert und örtliche betäubt. Danach führen wir eine Nadel zwischen zwei Wirbelkörper, lumbal 5, danach werden wir eine kleine Menge Nierenwasser entnehmen, die für Laborator untersucht wird. Die Untersuchung ist ungefährlich und röntgenfrei. Gibt es aber es sind wenige Komplikationen bekannt. Zum Beispiel Infektionen, Blutung oder Nierenschaden. In manchen Fällen können statt Essen andere Untersuchungen wie MRT oder CT Schadel durchgeführt werden. Aber das hängt vom Krankbild ab, Herr Oberarzt. Ja, unsere Zeit ist um und vielen Dank, Herr Kollegen. Hocam bir kitap okumuştum.